Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Weimar, 5. März 1789. Göschen hat Ordre von mir bekommen, dir mit erster Post die Thalia zuzuschicken, die nun fertig ist. Mit väterlicher Freude wirst du dein wohlerzogenes Kind darin erblicken, das mir beim wiederholten Lesen immer mehr gefällt und ohne alle Komplimente im ganzen Ernst diesem Hefte sehr bei den Kennern aufhelfen wird. Wielands Urteile haben nicht sehr viel zu sagen, aber als ein Künstler ist er über die Kunstschriften immer ein kompetenter Richter. Er ist äußerst erbaut von deinem Aufsatze und erklärte mir gleich, wie wir uns wiedersahen, dass du sein Mann seiest, die philosophische Ansicht der Sache, den männlichen gesetzten Ton und die angenehme Sprache kann er nicht genug loben. Ich werde noch mehrere Urteile darüber hören, nicht um den Wert deines Aufsatzes damit zu beweisen, sondern um es dir immer klarer zu machen, dass deine eigene Ansicht der Dinge diejenige Allgemeinheit nicht ausschließt, die sie dem Publikum zu genießen gibt und dass du also Beruf und Fug hast, Schriftsteller zu werden. Deine Übersetzung des Gibbon hat mir eine vorläufige Idee von diesem Schriftsteller gegeben. Er hat einen Blick des Genies, mit dem er die Fakta auffasst, dass sie sich unter ihm verneuen. Er stellt sie mit Beurteilung dar und erzählt sie geistvoll und kräftig. Aber ich stimme dir bei, dass sein Stil nicht vollkommen ist, dass man ihm eine Künstlichkeit anmerkt, ein Bestreben, eigen, konzis und geistreich zu schreiben, das ihn öfters hart und dunkel macht. Im Erzählen lob ich mir doch immer die Franzosen, oder ist es bloß ihre Sprache, die ihnen vor anderen erlaubt, sich mit Leichtigkeit und Anmut darin zu bewegen? Glaubst du nicht, dass ich in meinem historischen Stil in Gibbons Fehler zu fallen in Gefahr sei? Ich möchte mich in der Tat auf seiner blinden Seite nicht gern mit ihm berühren. Die Künstler werde ich dir über 8 Tage schicken können, gedruckt sind sie, und der Merkur wird diese Woche fertig. Ich erwarte nun eine fernere Weisung von dir, ob ich Wieland deine Übersetzung sogleich zustellen soll, um das Aprilstück des Merkur damit anzufangen, oder ob du mit etwas anderem bei ihm anfangen willst. Doch hielt ich dafür, da einige Monatsstücke mit der Gibbonschen Übersetzung angefüllt werden, doch nicht zu lange damit zu warten, weil sonst andere darauf spekulieren möchten. Nächstens mehr. Grüße Minna und Dorchen. Lebe wohl, Schiller. Suche dir eine Histoire secrète vom Berliner Hofe zu verschaffen, die erst kürzlich heraus ist. Sie wird dich sehr amüsieren und aufklären. Es ist eine Sammlung von Briefen, die Mirabeau als französischer Emissär in Berlin an den Pariser Hof geschrieben und die man wieder gesetzlich publiziert hat.